Eine freiheitliche und marktwirtschaftliche Interpretation der Forderung, dass Eigentum verpflichten soll, sieht allerdings völlig anders aus. Die Frage stellt sich doch, wozu genau soll es denn verpflichten? Soll es mich verpflichten, es zu verschenken, mich vom Staat darum berauben zu lassen, es brachliegen zu lassen, in Dinge zu investieren, die nicht mir selbst, sondern anderen Nutzen stiften? Oder sollte Eigentum, also Kapital, nicht vielmehr so eingesetzt werden, dass es ein Maximum an Wohlstand für alle schafft? Wenn das Ziel ist, dann kann es eigentlich nur einen Verwendungszweck des Eigentums geben, sofern man es nicht für den Konsum benötigt, es so zu investieren, dass seine Rendite maximal ist, mit anderen Worten, es im kapitalistischen Sinne einzusetzen. Denn so wird sichergestellt, dass der Markt die Mittel in die Verwendung steuern kann, die ein Maximum an Gütern zur Verfügung stellt, welche die Leute auch brauchen und wollen. Keine Gemeinwohlslyrik und kein moralientriefender sozialer Pflichtappell kann das leisten, was die Marktwirtschaft in diesem Sinne leistet. Deshalb sage ich, wenn Eigentum zu etwas verpflichtet, dann zur kapitalistischen Selbstoptimierung und zu sonst nichts. So entsteht Wohlstand für alle. Alles andere ist Geschwurbel mit dem Ziel, uns die Freiheit im Tausch gegen wertloses Moralien abzukaufen. Legende Nummer 20: Profit steht für Gier und Gier ist unmoralisch. Die Gier ist ja bekanntlich eine der 7 Todsünden. Und ja, als solche steht sie im Widerspruch zu dem Wertegerüst, das die Basis einer freiheitlichen Ordnung bildet. Die Frage ist aber, was genau ist Gier eigentlich? Ich postuliere, dass die Gier, die die Sozialisten meinen und um deren Willen sie den Profit verteufeln möchten, gar nichts mit Gier zu tun hat. Sie hat etwas damit zu tun, dass dem Menschen ein Schaffensdrang innewohnt, Werte von Dauer herzustellen, die ihn überdauern. Was passiert, wenn ein Unternehmen aus kleinen Anfängen langsam größer wird und wächst, wenn aus einem Kleinunternehmer irgendwann ein Mittelständler und schließlich ein formidables Großunternehmen unter der Führung einer Unternehmerpersönlichkeit wird? Dann schafft das Arbeitsplätze, soziale Sicherheit, Aufstiegschancen für viele und Produkte, die offenbar alle wollen und brauchen, sonst würde das Unternehmen nicht wachsen, sondern untergehen. Mit jedem einzelnen Cent Umsatzwachstum wächst auch das Kapital des Unternehmens, weil die Kapitalbildung die Voraussetzung für das Wachstum ist. Kapitalbildung und Profit sind aber identisch. Sie sind als Begriff fast synonym. Der Unterschied zwischen beiden ist nur die Steuer, die den Profit schmälert, den der Unternehmer in das Wachstum und den Erfolg seines Unternehmens reinvestieren kann. Kein Profit heißt kein Wachstum. Kein Wachstum heißt kein Fortschritt. Und das bedeutet, keine der ganzen hübschen Spielsachen, Smartphones, Laptops, Autos, Flugzeuge, Mikrowellenöfen, die ganze endlose Liste der Dinge, die es ohne das Profitmotiv nie gegeben hätte. Und natürlich auch die ganzen schönen Unternehmen nicht, die den Menschen eine anständig bezahlte Arbeit geben und zugleich das Gefühl, dass sie an etwas Sinnvollem teilhaben. Das soll unmoralisch sein, das kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Es gibt aber eine reale Form von Gier, die unmoralisch ist und die im Widerspruch zu den Werten der freien Ordnung steht. Es ist die Gier nach dem Geld anderer Leute und die Gier nach Gewinn, der zulasten Dritter, der erzielt wird, ohne dass damit Werte geschaffen werden im Sinne der Dienstleistungs- und Güterproduktion, wie oben beschrieben. Die Gier nach dem, was andere erarbeitet haben, was einem also nicht gehört, ist die wahre Todsünde, über die zu sprechen ist. Diese Gier wird genährt und befriedigt vom Transferstaat, der im Gewand der sozialen Fürsorge daherkommt und der jedes nur erdenkliche Wehwehchen der zu kaufenden Wähler mit dem Geld anderer Leute pflastern will.